Okay, jetzt kommen so ein paar Fragen hintereinander. Oder es endet praktisch an einer großen Frage. Und zwar hast du ja vor kurzem in Polen auf dem All Girls Rap Fest gespielt und in Frankreich auf dem, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Femsis, glaube ich. Femsis Fest. Genau, und da haben wir uns gefragt, ob es für dich einen Unterschied macht, ob dein Publikum deine Texte, also jetzt sprachlich, eben versteht, beziehungsweise oder eben nicht versteht oder kaum versteht. Mhm. Und dann hast du ja auch auf Facebook so einen kleinen Aufruf gestartet zur Übersetzung deiner Texte ins Polnische. Genau. Und genau, was hast du mit den Texten dann gemacht? Also wie hast du die einsetzen können? Und naja, generell als Frage eben, welche Vor- und Nachteile hat es für dich, auf Deutsch zu rappen? Bei den Texten, bei dem Aufruf, haben mir das, zwei Leute haben sich gemeldet, haben mir das übersetzt, das war voll nett. Also nur zwei Texte, aber es war schon mal okay, weil dann wissen die Leute ungefähr, worum es geht. Was ich interessant finde, ist, dass ich gemerkt habe, dass zum Beispiel in Frankreich, und ich war das zweite Mal, wir waren schon mal mit Connexion Musicale in Frankreich, was ich total interessant fand, war, dass zwar ist, also man merkt den Unterschied, wenn die Leute die Texte nicht verstehen, auf jeden Fall, weil die kommen natürlich nicht danach und sagen, coole Texte. Sondern die sagen so, ja, ich habe gehört, die sind cool, jemand hat mir übersetzt oder so, ne? Oder, was mir aber richtig aufgefallen ist, ist mit der Mucke. Und zwar, ich stelle jetzt mal die These auf, dass in der linken Szene in Deutschland die Leute keinen Plan haben von guten musikalischen Hip-Hop. Also von guten Beats so. Weil, und zu der These komme ich deswegen, weil wir mit Connexion total viele experimentelle Sachen gemacht haben, wo die Leute überhaupt nicht drauf klarkamen. Und als wir in Frankreich waren, kamen die ganzen Leute an und meinten, ey, ihr habt richtig krasse Beats. Und dann dachte ich, krass, das kann ja kein Zufall sein. Und das zweite Mal in Frankreich war es genauso, dass die Leute meinten, krasse Beats ein. Und das hat mich zu dieser These gebracht, dass ich dachte, okay, weil dann habe ich auch die andere Mucke gehört und dachte auch, ey, beatmäßig geht da echt einiges mehr Kreativeres. Liegt aber auch an der linken Szene, würde ich sagen. Die zweite These ist, dass die linke Szene in Deutschland nicht so viel Plan hat von Hip-Hop. Eher mit Punk aufgewachsen ist. Ja. Und jetzt kommt Hip-Hop seit ein paar Jahren und da kannst du so einen billigen Pop-Beat hinklatschen und die Leute finden es cool. Und da habe ich eher bei dem Hip-Hop-Publikum, finde ich es interessanter, die merken halt, was ist gut produziert, was ist nicht gut produziert und was ist interessant. Und ne, die merken schon, dass wenn was Besonderes musikalisch einfließt so. Und das finde ich zum Beispiel voll interessant. Ja. Ja, auf jeden Fall. Frage wäre jetzt noch, also von den Beats überzuleiten nochmal zur Sprache. Also welche Bedeutung oder Wichtigkeit hat Sprache für dich und für deine Musik? Also Die korrekte Sprache oder also generell? Ich wollte jetzt gerade gar nicht so sehr weiter definieren und dachte so, was du vielleicht darin jetzt oder was dir beim Thema Sprache irgendwie wichtig ist zu sagen vielleicht. Also vielleicht auf einer Metaebene, aber auch einfach so generell. Also die Sprache ist insofern wichtig, dass sie die Emotionen transportiert hat, ne? Klar, also ohne Sprache gäbe es den Rap halt nicht so, wie er dann ist. Aber ich finde, also ich lege jetzt nicht einen Wert auf so eine krass korrekte Ausdrucksweise. Und ich finde es schon wichtig, sich korrekt auszudrücken, auch darauf hingewiesen zu werden, wenn das nicht so ist. Ich denke aber, dass es nicht alles ist. Und ich finde, dass muss man halt gucken, so wenn ich das Gefühl habe, ich kann irgendwas so rüberbringen und trotzdem noch auf die Sprache gut zu achten, dann ist es cool. So, aber ich würde nicht alles an der Sprache festmachen. Also es gibt auch Sachen, zum Beispiel, die habe ich früher gesagt, das war sprachlich nicht so korrekt, also politisch auch nicht so korrekt in Texten. Ich weiß, dass meine Intention in Ordnung war, das zu machen. Und ich würde das jetzt teilweise verändern, teilweise auch nicht. Also ich bin da nicht so radikal, dass ich sage, ich muss alles total verändern, wie man jetzt korrekt spricht. Guck mal, ich sage auch Mann, ich gender gar nicht. Und so, das ist so ein Ding. Also es ist, ich finde es schon wichtig, aber ich halte mich da nicht immer dran und ich würde es auch nicht jemandem so, du hast nicht gegendert, du bist jetzt scheiße oder du hast nicht das gesagt, weil das sind auch elitäre Dinge. so. Und ja, ist nicht alles halt. Ich würde gerne nochmal zu der Frage mit den Vor- und Nachteilen von Deutsch kurz zurückkommen. Hast du schon mal überlegt, irgendwie einen Text auf einer anderen Sprache? Zum Beispiel auf Englisch jetzt, weil zu machen oder? Mein Englisch ist so schlecht. Also eher nicht, nee. An Deutsch ist eigentlich für mich am besten den Ausdrücken. Mhm. Also kann ich mich am besten ausdrücken. Es gibt, glaube ich, Sprachen, die sind einfacher für Rap. Also zum Beispiel Spanisch ist sehr einfach für Rap. Okay. Also findet man viel mehr Reime auf die Wörter. Ich habe mal besoffen auf Spanisch gefreestylt, das ging vielleicht. Immer so Fiesta, Siesta, so was. Ne? Gibt viel mehr Endungen, die sich reimen. Hört sich auch besser an. So, ist schon ein bisschen härter auf Deutsch zu rappen, so, aber ist okay. Also ich meine, ist halt das Einzige, was ich machen kann. Ne? Ja.